Sie reden über große Pläne, tote Szene, chillen immer nur dabei, wenn es grad brennt. Hinter meinem Rücken bin ich Hurensohn, aber redet sie von mir, sind sie die größten Fans. Kein Prozent von wirklich alle meine Lieder will dein Respekt. Denn ich atme, lebe, ehre jede Zeile, die ich rap. Alles echt, hass es, lieb es, kauf es, wirf es wieder weg. Doch alle meine Bilder in deinem Kopf werden zu einer Einstellung, die wächst. Schizophren, wir teilen dieselbe Luft, aber kommen nicht aus derselben Welt. Spreche dieselbe Sprache, doch jedes Wort von dir klingt fremd. Alle meine Werte sind, was mich lenkt. Mein Blick in deine Augen sagt, du bist fremd. Eine Welt ohne Meinung, keine Haltung. Man erlebt so viel Zeitung. Wie kann man nur so scheiße sein? Euer Leben ist mir fremd, ich versteh nicht, wie ihr denkt. Aber gebt mein letztes Mal, man nur so scheiße sein. Auch sie reden so verklemmt, ich schäme mich so fremd, so fremd. Wie kann man nur so scheiße sein? Euer Leben ist mir fremd, ich versteh nicht, wie ihr denkt. Aber gebt mein letztes Mal, nur so scheiße sein. Auch sie reden so verklemmt, ich schäme mich so fremd, so fremd. Komm, mach dein Selfie, sag, du bist Jungfrau. Dieser Eden ist ein Garten voll Unkraut. Lass mich in Ruhe, das ist Mundraub. Besser sammel die Kacke von deinem Hund auf. Mit dem Facebook-Profilbild änderst du nix. Digga, Menschen haben Hunger, ihr spendet nur Klicks. Verschwendet ins Glück, verblendet, verrückt. Nur Schwachsinn, egal welchen Sender du drückst. Sehe traurige Seelen, die im Internet leben. Mit tausend Freunden, die nicht hinter ihnen stehen. Das aus meinem Mund klingt schizophren. Ist eine hässliche Welt, doch ich schwing sie mich hin. Wie soll's mich angehen, Mann, du weißt doch, es läuft. Ich fahre diese Schiene und bleib mir treu. Hab erreicht, was ich wollte und Teil meiner Erfolg, Digga, Bones, ich bin keiner von euch. Alle meine Werte sind, was mich lenkt. Mein Blick in deine Augen sagt, du bist fremd. Eine Welt ohne Meinung, keine Haltung. Man erlebt so viel Zeitung. Wie kann man nur so scheiße sein? Euer Leben ist mir fremd, ich versteh nicht, wie ihr denkt. Aber gebt mein letztes Mal, nur so scheiße sein. Auch sie reden so verklemmt, ich schäme mich so fremd, so fremd. Wie kann man nur so scheiße sein? Euer Leben ist mir fremd, ich versteh nicht, wie ihr denkt. Aber gebt mein letztes Mal, nur so scheiße sein. Auch sie reden so verklemmt, ich schäme mich so fremd, so fremd. Wie kann man nur